Ein deutsches Märchen. Der Prinz und die drei Schicksale. Vor langer Zeit wurde ein König und einer Königin nach lang ersehnter Zeit ein Junge geboren. Da herrschte im Königreich große Freude, denn endlich gab es einen Thronfolger. Das Kind hieß Inarus und ein großes Fest wurde für alle gefeiert. Der König hatte eine gute Fee eingeladen, aber als sie den neugeborenen Prinzen ansah, verwandelt sich ihr freudiges Lächeln in ein Stirnrunzeln. Gibt es etwas, das dich stört? Er ist ein wunderschöner Junge, aber es ist sehr schade, was die Zukunft für ihn bereithält. Was meinst du? Es steht in seinem Schicksal, dass er entweder von einer Schlange, einem Krokodil oder einem Hund in Gefahr gebracht wird. Wenn ich ihn retten könnte, würde ich es tun, aber es steht nicht in meiner Macht. Der König war schockiert und schrecklich besorgt. In großer Eile baute er eine Festung auf einem Hügel, um seinen einzigen Sohn zu beschützen. Er beauftragte Wachen, rund um die Uhr aufzupassen. Inarus wuchs im Schutz der Festung auf. Es wurden Lehrer für seine Ausbildung und sein Kampftraining bestimmt. Die einzige Verbindung, die er mit der Außenwelt hatte, waren die riesigen Palastfenster, durch die er das Königreich überblickte. Eines Tages sah Inarus aus dem Fenster raus und sah ein Welpen spielen und bat die Wache, ihn ihm zu bringen. Ah, oh, dieser Welpe ist so süß. Geh und hol ihn für mich. Der Wachmann war verwirrt, da er über das Schicksal von Inarus Bescheid wusste. Aber er konnte die Befehle des Prinzen nicht verwerfen und ging zum König. Ein Hund? Kennst du die Prophezeiung nicht? Es ist entweder eine Schlange, ein Krokodil oder ein Hund, der ihn tötet. Während der König die Wache schalte, rannte Inarus zum Palasttor, um mit dem kleinen Welpen zu spielen. Er nahm den Welpen und rannte in den Thronsaal. Bitte, Vater, ich verspreche, ich werde gut auf ihn aufpassen. Bitte lass mich ihn behalten. Der König sah ihn lachen und mit dem Welpen spielen und beschloss, den Hund zu behalten. Oh, danke, Vater. Ich werde dich Fluffy nennen. Und du und ich werden für immer Freunde sein. Tage vergingen, gefolgt von Jahren, und Inarus wuchs zu einem gut aussehenden jungen Mann heran. Aber er sehnte sich immer danach, die weite Welt zu erkunden. Vater, warum hältst du mich in diesem Palast gefangen? Du bist dir der Gefahren, die in der weiten Welt liegen, nicht bewusst. Mir ist die Prophezeiung bekannt. Aber sieh Fluffy und mich an. Wir sind unzertrennlich. Glaubst du nicht, dass zumindest ein Teil der Prophezeiung schon gebrochen wurde? Und wenn ich ein guter König sein soll, muss ich wissen, was so auf der ganzen Welt passiert. Also gut, ich will dich nicht aufhalten. Geh und erkunde die Welt. Aber, mein Sohn, sei vorsichtig. Oh, danke, Vater. Ich werde sehr gut aufpassen. Am nächsten Tag setzen Fluffy und Inarus auf einem Schiff die Segel in ein fernes Königreich. Während ihrer Reise kamen sie in ein schweres Gewitter. Der Mast des Schiffes brach und die Passagiere an Bord verloren das Gleichgewicht und einige von ihnen stürzten ins Meer. Fluffy war nirgends zu sehen und das beunruhigte Inarus. Fluffy! Fluffy, wo bist du? Wo bist du? Ohne lange nachzudenken, sprang Inarus ins Meer, um seinen besten Freund zu retten. Oh, Fluffy! Mein lieber Fluffy! Ich darf dich nicht verlieren! In diesem Moment der Umarmung bemerkte Inarus ein Krokodil, das auf sie zuschwamm. Er hielt Fluffy fest und schwamm hastig auf das Schiff zu. Plötzlich sah das Krokodil verängstigt aus und tauchte sofort ins Meer zurück. Inarus war überrascht und als er sich umdrehte, sah er ein schönes Mädchen mit Pfeil und Bogen auf dem Schiff stehen. Kletter schnell hoch! Danke! Hat dir niemand gesagt, dass du nicht bei Gewitter schwimmen gehen sollst? Danke! Du hast nicht nur mich gerettet, sondern auch meinen besten Freund. Darf ich das Privileg haben, deinen Namen zu kennen? Ich bin Elena, Prinzessin des Königreichs Alabama. Ah. Also, was bringt eine Prinzessin an Bord eines Schiffes voller Bürgerliche? Ich wollte die Welt erkunden, aber mein Vater wollte, dass ich einen geeigneten Prinzen heirate. Also beschloss ich, ein kleines Abenteuer zu beginnen, bevor mein Schicksal besiegelt wird. Inaros war sehr beeindruckt von ihrer Tapferkeit. Sagst du mir, was bringt dich hierher? Ich bin Inaros. Ich bin Kaufmann. Ich will nur ein paar Geschäfte machen. Und so redeten die beiden während der gesamten Reise weiter. Das Schiff erreichte Alabama, wo Elena und Inaros mit Fluffy auf den Fersen an Land gingen. Der König und seine Armee warteten am Ufer, um Elena zurück zum Palast zu bringen. Als sie einen Fremden mit ihr sahen, nahmen sie Inaros fest. Nein, lass ihn gehen. Er hat nichts getan. Wer bist du, Fremder? Und was hast du mit meiner Tochter zu tun? Als Inaros sah, dass er nicht mehr lügen konnte, musste er seine wahre Identität preisgeben. Er äußerte auch sein Verlangen, Elena heiraten zu wollen, wenn sie das billigen würde. Oh, verzeih mir, lieber Prinz. Wachen, entfernt sofort seine Fesseln und gebt ihm das beste Zimmer in unserem Palast. Du musst müde sein. Warum nimmst du nicht ein schönes warmes Bad und isst mit uns zu Abend? Als sie aßen und redeten, gewann der König Inaros lieb und gab Anweisung, die Hochzeit zu planen. Die Könige als auch die Königin trafen sich zur Hochzeitsfeier. Für Inaros und Elena war eine prachtvolle Hochzeit geplant, aber Inaros wollte die Wahrheit über sein Schicksal nicht vor seiner Frau verbergen. Was ist passiert, Inaros? Warum rufst du mich 2 Stunden vor der Hochzeitsfeier hierher? Ist alles in Ordnung? Bist du nicht glücklich mit der Hochzeit? Ich muss dir etwas sagen. Ich will das nicht mehr vor dir verbergen. Worum geht es, Liebling? Inaros erzählte ihr von der Prophezeiung, die die gute Fee vorausgesagt hatte. Er erwähnte auch, dass Elena ihn vor dem Krokodil gerettet hatte und sein zweites Schicksal so bereits besiegt war. Ich glaube nicht an all das, aber ich glaube an die Liebe. Und ich möchte den Rest meines Lebens mit dir verbringen. Was auch immer kommt in der Zukunft, wir werden es zusammen überwinden und ich werde immer für dich da sein und dich beschützen. Und dich liebe ich auch. Und so heirateten die beiden im ganzen Königreich, freuten sich alle und feierten. Oh, sie ist so schön! Oh, sie sind so ein süßes Paar. Es lebe der Prinz und die Prinzessin. Elena und Inaros hatten ihr Leben gemeinsam dem Wohl der Öffentlichkeit gewidmet. Das Volk des Königreiches liebte sie so sehr, dass sie als neuer König und Königin gekrönt wurden. Es lebe der neue König! Eines Nachts, als Inaros und Elena schliefen, bemerkte Elena, dass sich etwas im Schatten anschlich und langsam auf ihren Ehemann zuglitt. Als es näher kam, sah sie, dass es eine Schlange war. Ah, ich habe auf diesen Tag gewartet. Elena stellte vor der Schlange eine Schüssel mit Milch auf. Die Schlange sprang auf die Milch zu und trank sie in Eile. Nach dem allerletzten Tropfen schlief sie ein. Die kluge und gewitzte Elena hatte eine Begegnung mit der Schlange erwartet und ließ immer eine Schüssel Milch und magischen Kräutern am Bett stehen, die Schlange einschläfern würde. Dann befahl sie den Wachen, die Schlange zu nehmen und kilometerweit entfernt in einem Sumpf zu werfen. So hatte sie das dritte und letzte Schicksal von Inaros besiegt und ihn die ganze Zeit mit ihrer Intelligenz und ihrem vorausschauenden Denken beschützt. Elena und Inaros begaben sich auf Reisen, um gemeinsam die Welt zu erkunden und lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Zusammen überwanden sie ihre Hindernisse und Ängste und waren mutiger als je zuvor.